hat ein Talent. Sie sagen, er kann gut mit Drogen, er kann gut mit Drogen, er kann gut mit Drogen, er kann gut mit Drogen, er kann. Jeder hat ein Talent. Sie sagen, er kann gut mit Drogen, er kann gut mit Drogen, er kann gut mit Drogen, er kann gut mit Drogen, er kann. Junge, du sitzt immer nur zu Hause am PC. Geh doch auch mal raus, nimm LSD. Okay. Sterben kannst du überall. Morgen überrollt dich ein Bus. Andere setzen sich den goldenen Schuss.